Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Neues Ausbildungskonzept in Kitas, richtige Hundehaltung im Sommer und Polizei sucht nach Nötigern. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Rahmen des Bundesprogrammes Lernortpraxis Frühe Chancen wurde im Kirchenkreis Nienburg in den letzten 3 Jahren ein neues Konzept für die praktische Ausbildung von Schulassistenten und Erziehern entwickelt. Die theoretische und praktische Ausbildung werden hierbei stärker miteinander verbunden und die Rolle der lokalen Ausbildungsleiterin deutlich größer, heißt es in einer Pressemeldung des Kirchenkreises. Steigende Temperaturen bedeuten eine Gefahr für Haustiere. Gerade Hunde sollten bei der Hitze nicht lange vor Geschäften angeleint oder im Auto gelassen werden. Walter Füllgrabe vom Tierschutz Drakenburger Heide e.V. macht auf die Gefahren im Sommer aufmerksam. Der Hund hat keine Schweißdrüsen. Der schwitzt das über die Zunge weg, darum hechelt er wie wahnsinnig. Und das kann so weit führen, dass er einen Schlag kriegt. Und dann ist er weg. In den Parkplätzen hier, zum Beispiel bei den Einkaufszentren, da ist es denn auch so, dass viele meinen, wenn sie das Fenster bei der Hitze so ein Stück auflassen, das reicht. Nein, das reicht nicht. Die Hitze staut sich trotzdem da drin. Am Morgen des 12. Mai wurde eine 15-jährige Schülerin auf dem Weg von der Realschule Stolzenau zur dortigen Sporthalle von 2 männlichen Tätern körperlich angegangen. Die Täter zogen das Opfer im Einmündungsbereich einer Straße hinter ein Haus und belästigten sie. Die beiden südländisch aussehenden Täter waren ca. 30 Jahre alt, Bartträger, hatten dunkle kurze Haare, waren von schlanker Statur und 1,80 Meter groß. Auffällig waren die von einem der Täter getragenen Stiefel mit recht hohen Absätzen und ein von ihm mitgeführter türkisfarbener Rucksack mit roten Punkten. Diese Person trug laut dem Opfer auch beidseitig einen Ohrschmuck, sogenannte Tunnel. Die Polizei Stolzenau sucht nunmehr nach Hinweisen zur Ergreifung der Täter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.